Hallo beim meisten Berlin-Podcast. Irgendwas ist doch immer. Mann, was wurde die letzten zwei Wochen getanzt? Ihr habt garantiert auch Moshpit gemacht. Und außerdem machen wir den Tunnel zu, den Tunnel des Grauens. Oh, das wird eine spannende Folge. Dranbleiben. Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom meisten Berlin-Podcast. Irgendwas ist doch immer. Ich bin Stefan und hier ist der Mann, der behauptet, er könne den gesamten Berliner Dönerbestand in Rekordzeit verschlingen, aber dann doch immer nur mit einem kleinen Happen zufrieden ist. Hier ist der René. Hallöchen. Ja, hallo da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Hi. Heute an diesem wunderschönen 12. Juli 2023. Und wie immer mit dabei, der Mann mit den ganzen Titeln. Hallo Marc. Tag. Hallo Marc. Ich bin's wirklich. Schön, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie mich eingeladen haben. Ja. Wir hatten noch ein Plätzchen frei und dachten, da kommst du mit dazu. Ja. Na? Gut, wir haben es geschafft und natürlich gehört zu einer Außenaufnahme erstmal der Location-Check. Wo genau. Sind wir? Machen wir 360 Grad Rundumschau. Ja. Wo befinden wir uns? Genau. Wer von unseren Hörern da draußen es errät oder vielleicht auch weiß, darf gerne jetzt bei Instagram Live dazu schreiben. Es gibt wie immer nichts zu gewinnen, aber das soll euch nicht davon Ruhm abhalten. Ruhm und Ehre. Warte, ich gebe den entscheidenden Hinweis, der ist ja da vor uns. Genau. Ich laufe mal ganz kurz hin, ja? Mach das. Und für alle Hörer, die unseren Podcast jetzt hören, natürlich sind wir gerade wieder live bei Instagram und wir müssen uns auch daran gewöhnen, dass wir uns natürlich auch auf unsere Podcast-Hörer konzentrieren. Ach. Ja. So, René hat es gerade gezeigt. Marc erklärt es, weil Marc ist der Profi. Ja. Er ist unser Location Scout gewesen. Wir befinden uns unweit der Friedrichstraße beim Deutschen Theater, sozusagen hinter der Botschaft der Ukraine. Dort beginnt nämlich der südliche Bereich eines Campus der Humboldt-Uni zu Berlin. Ja, genau. Und was René euch gerade gezeigt hat, ist der südlichste sichtbare Bereich der Südpanke. Also ein natürliches Gewässer, was durch Berlin fließt. Das meiste davon läuft unterirdisch und fließt dann auch irgendwann in die Kanalisation. Aber hier gibt es tatsächlich ein kleines Stückchen, wo es noch oberirdisch verläuft. Ja, so ein richtig natürlicher Lauf, das ist natürlich irgendwie nicht mehr, ist alles irgendwie eingebaut. Aber dort kann man es noch ein bisschen plätschern sehen. Nur um mal einen Eindruck zu haben, das ist hier zwischen der Reinhardtstraße im Süden und im Norden geht es bis zum Bundeswehrkrankenhaus. In der Nähe? Mindestens. In der Nähe der Deutschen, nee, nicht Oberburg, Deutsches Theater. Ne? Deutsches Theater, genau, ist hier auch noch um die Ecke und die Heinrich-Böll-Stiftung. Genau. Man muss dazu sagen, von der Panke ist gerade nicht viel zu sehen. Nee, die Südpanke führt jetzt leider kein Wasser. Ich habe den Jungs auch gerade gesagt, das läuft an manchen Tagen, also gerade wenn viel Regen fällt etc., kann das ganz anders laufen. Dann steigt die, was weiß ich, auf 1 Meter oder 1,50 Meter, sodass der eine Abfluss, der hier zu sehen war, hoffentlich, ich weiß nicht genau, was René heute gezeigt hat, dass der dann schon fast nicht mehr zu sehen ist. Aber momentan ist es leider alles staubtrocken. Ja. Aber trotzdem ist sie per Definition noch vorhanden. Die Südpanke. Genau, weil das ist Hochsommer und die letzten Tage hat es wenig geregnet. Die angekündigten Gewitter waren nicht viel, ne? Blieben nahezu aus, also auch zumindest heute. Bei uns hier im urbanen Raum. Genau. Habt ihr denn schon das schöne Wetter dann dafür genutzt, Bahn zu gehen? Nee. Nicht? Ich bin in letzter Zeit auch nicht baden gegangen und auch nicht mal ins Wasser gegangen, genau. Als du das meintest. Ich war am Tegeler See gewesen. Schön. Ja, und ich muss dazu sagen, es war ein Geheimtipp vor ein paar Jahren noch, aber dieses Jahr... Die Zeiten sind vorbei. Du hast es ja jetzt verraten, einer Million Hörerschaft. Nee, es gibt ja am Tegeler See mehrere Stellen und welche das ist, das verrate ich jetzt natürlich nicht. Okay. Ja, es ist wirklich krass, was bei diesem Wetter, also ins Freibad hätte ich mich gar nicht getraut. Ja. Welches ist dein Stammfreibad? Du hattest... Ich habe keinen Dammfreibad, obwohl das sogenannte Spucki. Aber das ist doch nicht. Am Hindenburgdamm in Steglitz, das ist meiner Meinung nach nicht dicht. Aber weil du gerade sagst. Das Ankugelbad, ist das dicht? Nee, das Spucki ist dicht. Oder ist das dasselbe? Nee, das Ankugelbad ist beim Insulaner. Beim Insulaner ist das Insulanerbad. Ist das nicht das Ankugelbad? Und der das Insulanerbad ist nicht zu, sondern aber, das Planetarium. Aber dazu kommen wir nachher noch. Ja, nee, genau. Aber es hat auch ein Bad zugemacht. Und das ist meines Erachtens. Das Prinzenbad hat zu. Und da schließt sich nämlich der Kreis. Weil du gerade gesagt hattest, irgendwas mit von wegen, da habe ich mich nicht hingetraut. Die meisten Mitarbeiter vom Prinzenbad haben sich da offensichtlich auch nicht hingetraut. Ich habe mich nicht hingetraut, weil es mir zu voll war. Ja, und die Mitarbeiter vom Prinzenbad sind ihrer Arbeitsstätte ferngeblieben. Zwar irgendwie wegen Krankheit entschuldigt, aber hintergründig wohl hauptsächlich wegen der vielen Vorfälle gewalttätiger Natur mit den Gästen. Ja. So, ich habe die Information. Also das Sommerbad Lichterfelde, ja, im Volksmund Spooky genannt, ist geschlossen auf unabsehbare Zeit. Das ist betrüblich. Ja. Ja. Das hat konnte das passieren? Das hatten wir doch schon mal. Haben wir Hintergrundinformationen? Nee. Nein. Nicht. Aber wir wissen, dass es sich nicht lohnt, dahin zu fahren. Und aber das andere ist das Ankugelbad. Und das ist meines Erachtens am Insulaner. Zum Ankugeln? Ankugelbad. Und da bin ich vorbeigefahren. Genau, Kombibad Marienfelde ist das. Das ist nicht am Insulaner. Ja, das hast du recht. Das ist im Süden. Kombibad Mariendorf. Sorry, Kombibad Mariendorf. Mariendorf. Das ist das Ankugelbad. Ja. Mariendorf, Marienfelde kann man ja alles mal verwechseln. Nein. Oh, wir haben eine... Nein, das ist zwar beides im Süden, aber... Ich musste gerade auf mein Handy gucken, weil die Nina-App hat mir gerade eine Warnung geschickt. Aber da kommen wir gleich im Kurznachrichtenblock zu. Ey, wir haben so viel Teaser, wir müssen jetzt mal los. Also, ich kann es nur empfehlen, es hat super viel Spaß gemacht. Ich war mit dem Subboard auf dem Teglersee. Ja. Und, Subboard für alle, die es nicht wissen, ist Stand-Up-Paddle. Ja, sehr fein. Der moderne Mensch, der nicht weiß, was ein Subboard ist, ich wette, das wissen viele nicht. Das sind ja die Unmodernen. Also ganz ehrlich, ich habe ja das Ding schon seit bestimmt fast 8 Jahren und mittlerweile ist das so verbreitet. Also das hat auch den Grund, warum es am Teglersee so wenig Platz gibt, weil alle ihre Supports mitbringen und dann ihre 3-Meter-Bretter da aufpumpen. Und da haben sie einfach den ganzen See quasi voll gemacht da. Die so Lumpen. Ist es. Ja, aber wenn wir schon bei Seen sind, ich kann das Freibad oder Strandbad am Bötzsee empfehlen. Kennt das jemand? Bötzsee. Eggersdorf, wo Richtung ist das denn? Strausberg raus. Ja. Richtung Osten. Da war ich am Wochenende essen. Da gegenüber ist ein Restaurant, ein ganz gutes. Man muss schon ein bisschen Geld mitbringen, aber war sehr lecker. Da gegenüber ist dann dieser Bötzsee und da ist ein schönes Strandbad gewesen. Also das werde ich vielleicht auch mal ausprobieren. So, liebe Hörer, ihr habt es schon gehört, diesmal ist die Woche des langen O's. Ja. Deswegen sagen wir heute nicht Osten, sondern Osten. Osten? Okay. Bisschen Blödsinn muss auch sein. Apropos Blödsinn. Deswegen ist ja der Makler. An dieser Stelle möchten wir selbstverständlich und eindringlichst grüßen. Ah. Zu schmal für Sofas. Ach nein, zu breit für Sessel. Unser, sag nicht Kollegen und Kollegen-Podcast, Partner-Podcast, der das Loch in den 2 Wochen mal füllt. Ja, genau. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, wir wollen natürlich an der Stelle nicht unerwähnt lassen, dass wir es eine unsägliche Unverschämtheit empfanden. Pfui. Dass man uns da so hochgenommen hat. Wir haben herzlich gelacht. Die Jungs dort haben sich darüber mokiert, dass wir eben ein Clickbaiting mit unserem letzten Folgentitel Erektion zum Frühstück betrieben haben. Wobei und das dann irgendwie innerhalb von 15 Sekunden in der Folge abgehandelt hatten. Und Hannes hatte sich da definitiv mehr drunter versprochen. Also erstens mehr Erektionen, zweitens mehr Frühstücke. Reichen wir nach, Hannes. Aber vielleicht kurz zur Erklärung. Der Podcast-Titel, deswegen, also der kommt ja mal von Marc, dem Meister unserer Titel oder der mit den meisten Titeln. der Podcast-Titel ist ja nur eine Momentaufnahme des Podcasts. Es ist ja kein Themen-Podcast. Dann würde da stehen Themenausgabe, Erektion zum Frühstück. Genau. Dann, lieber Hannes, hättest du erwarten können, dass die ganze Folge nur um dein Lieblingsthema geht. Aber das ist ja nicht schlimm, weil der Hannes ist ja noch jung, der lernt das noch. Genau. Aber dann haben wir das auch ausgeräumt. Also wenn wir heute zum Beispiel sagen, Hannes, so geht das nicht, dann kann es sein, dass die ganze Folge so heißt. Ja. Genau. Also. Wir sehen heute auch noch keinen Folgentitel auf dem Konzeptpapierchen. So, jetzt ist der Kuschi gerade zum richtigen Zeitpunkt auf Instagram, unsere Live für euch da draußen am Podcast-Gerät. Wir sind ja auf Instagram immer live. Habe ich schon erklärt. Hast du schon erklärt, da habe ich kurz geschlafen. Hast du deine Runde gelaufen? Wir haben sowohl erklärt, was Instagram ist und was live ist. Und wer René ist. Genau. Und deswegen sind wir so zeitweise dann immer mit den Augen auf dem Bildschirm und begrüßen jetzt Kuschi. Servus, Kuschi. Servus, Kuschi. Grüß uns, Hannes, falls du ihn siehst und zu Wort kommst. Ja, genau. Und erklär ihm, dass wir dass wir ihm gerade vor 5 Minuten erklärt haben, wie das hier mit dem Serientitel, Folgentitel funktioniert. Ja. Denn die Folge heute heißt Hallo Kuschi. Ah, ist ein langweiliger Titel. Da hört der Hannes wieder rein von Anfang bis Ende. Gut, okay, Stefan, lassen wir das. Was gab es in den letzten 2 Wochen? Sehr viel. Geiles Wetter, richtig heiß und wir haben wieder eine Hausaufgabe aufgehabt, die wir aber gelöst haben mit Bravour. Haben wir. Ja, und dann hauen wir raus. Marc, ist ja sein Thema. Ach so? Weil du hast das Gegenteil behauptet und wir stellen es jetzt richtig. Genau. Und zwar ging es nochmal um Handelsregisternummern. Und die Frage war... Oh, was für ein Thema. Ja, kann man... Mein absolutes Lieblingsthema. Richtig. Ich möchte, dass du es in allen Details beleuchtest. Ja, alle Wirtschaftsexperten und weck mich, wenn du fertig bist. So, nein, das Stefan, kurz Stefan Justus, dann erzähl mal bitte. Was? Justus. Justus. Justus Jonas. Justus, genau. Die haben mit dem... alle Jurastudierten bitte jetzt aufpassen. Genau. Kann man unter einer Handelsregisternummer mehrere Firmen finden? Warte mal, wir müssen das anders machen. Warte, nein. Stefan, sag mal, weißt du eigentlich, ob man unter einer Handelsregisternummer verschiedene Firmen finden kann? Gut, dass du fragst, René. Natürlich kann man das. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Und zwar, da gibt es eigentlich nur eine Begründung, warum das so ist. Wenn zum Beispiel ein Konzern oder eine Holdinggesellschaft mehrere Tochtergesellschaften hat, dann kann es sein, dass die jeweils als eigenständige Unternehmen auch eingetragen sind und deswegen gibt es dann mehrfach die Handelsregisternummer. Kann. Ja, es kann, es alles muss. Kann, nichts die, muss. Aber das ist die Unterfirmen können auch eigene Handelsregisternummer haben. Müssen genau. aber nicht. Genau, aber das ist sozusagen der Fall. Damit haben wir die Frage auch geklärt und gehen einfach strikt zum nächsten Thema über, unbedingt. Oder? Ich habe auch eine Hausaufgabe gemacht. Echt? Warten. Ich war, gar keine du musst unbedingt berichten. Ich habe mir selber eine gestellt. Also, wir hatten ja von Too Good To Go erzählt. Too Good To Go. Diese App, in der man sehr günstig Essen kaufen kann. Was vor dem Wegschmiss gerettet wird quasi. Mhm. Und wir haben von einer Bäckerei das Angebot in Anspruch genommen für 5,70 Euro und schreibe 34 Stücken Gebäck. Und nur um... Ja, das war kurz vor Feierabend. Mhm. Und dann hat er die Überraschungstüte, so nennt sie sich, für 5,70 Euro, hat er alles zusammengepackt, was in der Auslage lag, was er nicht losgeworden ist. Das ist schön. Dazu gehörten 34 Stück, wie gesagt. Nur ein kleiner Auszug. 8 Börrig-Stangen. Donuts, mindestens 3 Stück. 2 Eclair, mein absolutes Lieblingsgebäck. Mhm. Oh, das mag ich auch sehr gerne. Ich glaube, 4 oder 6 Brezeln. Ich weiß gar nicht. Es ist der Hammer gewesen. Aber ich habe mich schon gewundert, René, warum dein Bauch so ein bisschen... 3 Obstteigtaschen. Ja, wir waren leicht überfordert, muss man dazu sagen. Ja, diverse andere Teile. Friss weiter, war billig. Genau. Ja, also wirklich, wirklich. Aber eine schöne Sache auf jeden Fall. Besser als wegschmeißen. Ja. Besser als wegschmeißen auf jeden Fall. Da steht auch immer, du hast wieder Lebensmittel gerettet. Genau. So, liebe Leute da draußen, damit auch die offizielle Aufforderung an euch. Wenn ihr kurz davor seid, Lebensmittel wegzuschmeißen, setzt euch mit uns in Verbindung. Ja. René macht die Sache klar. Ich nehm alles. Genau. Die Überraschungstüte sollte einen Wert von 17,50 Euro gehabt haben, aber ich bezweifle das sehr, sehr stark. Ich glaube, es war weit mehr. Ja, ja. Aber schön. Also sehr zu empfehlen, war eine Bäckerei, eine türkische Bäckerei in Buko. Hm. Und also lohnt sich wirklich mal in die App reinzugucken. Und wenn ihr einen langen Arbeitsweg habt, dann kann man da auf dem Weg nach Hause wahrscheinlich an der einen oder anderen Ecke abgrasen. Und es sind nicht nur Feierabendszeiten. Hm. Das gibt es auch... zur Mittagszeit, frühs. Ah, echt? Ja. Okay. Na, aber es ist ja auch so, ich habe mal gehört, ich habe es noch nicht probiert, zum Beispiel, wenn man Blumen kaufen will im Supermarkt, dann lohnt sich das auch vorm Feierabend. Ja, beim Fleisch sagt man ja auch kurz am Wochenende. Ja. Also sind natürlich so die Schnäppchenjäger, die machen das, ne? Die auch bei Mediamarkt. Mal kurz vor Feierabend hingehen, da gibt es bestimmt noch irgendwelche USB-Sticks, die weg müssen. Ja. Ja. Genau. Die halten die nie übers Wochenende. Genau, die werden sonst weggeschmissen. Das wäre schade. Ne? Nein, Quatsch. Die landen dann nur bei der Tafel und da können die nichts mit anfangen. Eieiei. Gut. Ja, schöne Sache. Sag nochmal, wie heißt es? Too good to go. Too good to go. Too good, um es wegzuschmeißen. Ja, sehr gut. Marc oder René, erzähl doch mal von euren 2 Wochen. Wie war es denn da? Ich habe ja gerade von meinen 2 Wochen erzählt. Also ich war auf dem Tegeler See gewesen und habe bei Good to Go mit dem Magen vollgeschlagen. Wunderbar. Und das folgende Thema-Titel haben wir auch ausreichend geklärt. Perfekt. Das heißt, ich bin leer. Du bist, check, dann kannst du gehen und dann gehen wir zu Marc. Wie sieht's bei dir aus? Oh ja. Ich weiß da ja was. Das war eine aufreibende Zeit. Das war ganz toll. Ja. Nämlich, es fing an dann vor 2 Wochen mit dem Rocktreff. Ui. Wir hatten es angekündigt. Wer es noch nicht gehört hat, wer nicht weiß, was das ist. Und zwar Volkspark Mariendorf, unweit des U-Bahnhofs Mariendorf, in Mariendorf. Da gibt es jedes Jahr eine Veranstaltung, die ist komplett kostenfrei. Die ist auch sehr familienorientiert, falls sich der eine oder andere das fragt. Und die haben da so eine große Bühne aufgebaut und die ist ausschließlich für Newcomer aus dem Rockbereich. Mhm. Rock ist natürlich nur ein Oberbegriff für einige Spielarten, musikalische Spielarten. Und das ist hauptsächlich für Newcomer, das heißt Leute, die noch nie irgendwie vor der großen Bühne gestanden haben und mehrere Dutzend oder vielleicht 100 Leute irgendwie da bespielt haben. Und das ist für die Möglichkeit, das eben mal sich da auszuprobieren und vielleicht den nächsten Karriereschritt irgendwie zu gehen. Das heißt, dort sind gegebenenfalls auch Leute da, die entdecken können. Ja. Und diese Newcomer, die sind natürlich irgendwie auch bei weitem nicht so unnahbar wie bekannte Größen. Das heißt, da kann man danach dann auch hingehen. Man kann sich gegebenenfalls eine CD von denen kaufen, falls sie es anbieten. Oder Merchandising-Artikel. Mhm. Und hey, Selfies mit denen raus machen. Oder. Es ist auf jeden Fall ein großes Hallo. Das findet immer das gesamte Wochenende statt. Das heißt, Freitag, Samstag den ganzen Tag und am Sonntag tatsächlich auch noch. Und es werden dort auch geistige Getränke gereicht. Das heißt, es gäbe die Möglichkeit, sich da ordentlich irgendwie einen in die Rüstung zu schütten, da haben sich wir richtig so zu betrinken. Genau. Und die Preise? Aber es werden auch Snacks gereicht. Das geht vom Pulled Pork Burger bis zum Schweinenackensteak, auch Süßigkeiten etc. Und es ist, wie gesagt, auf der anderen Seite auch sehr familienorientiert. Das heißt, im vorderen Bereich heißt es den lauteren Bereich mit der Bühne eben. Und der auch tanzbar ist auf der Wiese. Und im hinteren Bereich hast du ein reichhaltiges Angebot eben für die Kleinen und Kleinsten. Ja. Wer das nicht kennt, das Rocktreff, jedes Jahr in meinem Kalender ein Highlight. Das war das eine Wochenende. Wie ist es preislich? Ich sagte schon, der Eintritt ist frei. Nee, ich meine Getränke, Essen. Getränke. Da werde ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Es kostet eingeladen. Mir ist es immer ziemlich egal, weil es einfach so fest eingeplant ist. Gehört dazu. Und ich kann es mir nach wie vor leisten. Also weiß nicht, was du bezahlt hast. Ich weiß es nicht mehr genau, was ich bezahlt habe, aber also ging deine in Schmerzgrenze wurde noch nicht erreicht. Also es scheint okay zu sein. Nein. Aber da kann ich ja gleich mal eine Frage vorziehen, wenn wir schon beim Thema Musik und Festivals sind. Aha. Was ist ein Moshpit? Ein was? Marc weiß es, ein Moshpit. Nein. Nein, ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? Nein. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich weiß, was Moschen ist, aber... Ja, was ist ein Moschen? Darf man das hier sagen? Ja. Das ist auch korrekt gegendert. Aha, okay. Moshpit. Moshpit. Was ist ein Moshpit? Kommt es aus dem Englischen? Oder Moshing Pit oder Dann ist es... Pit ist halt so eine Dose, würde ich fast sagen, fast ein Trog. Ja. Eine Grube. Moschen ist eben die rhythmische Bewegung, die die langhaarigen Heavy-Metal-Fans, langhaarig an der Stelle natürlich auch nur ein Vorurteil, es gibt eine entsprechende Subkultur rund um Heavy Metal und Rockmusik und einige davon tragen eben dann entsprechende Kleidung und tragen besonders lange Haare. Mhm. Und die langen Haare irgendwie kreisenden Bewegungen, die zu versetzen, das nennt man eben Moschen. Okay. Und Moshing Pit ist dann der Tanzsaal oder Moshpit? Naja, Moshpit ist halt meist, also ich habe es auch nur durch Zufall gehört und habe mich gefragt, was ist das? Und habe das ja mitgenommen. Das ist halt, das könnte wahrscheinlich Hannes beantworten, ne? Weil der ist doch so in der Clubszene. Der ist jetzt aber nicht da. Ja, dann haben wir Pech. Schade. Warte, wir warten auf ihn. Ja, wieso? Du willst es doch beantworten, mach doch. Mach ich jetzt auch, okay. Also es ist meist spontan vom Publikum eines Konzerts oder anderer Musikveranstaltung gebildeter Kreis, in dem Zuschauer wild tanzen und ist bewusst mit anderen aneinanderstoßen. Das ist Pogo. Weißt du, was das ist? Moshpit. Das heißt, sie bilden einen Pit, also genau, so ein Kreis. Ein schwarzes Loch, aus dem niemand entrinnt. So ein Loch, genau. So eine Grube. Und dann Cockpit kommt rennen die aufeinander los. Cockpit ist so eine Grube oder so, wo ein Hahn drin läuft oder wo eingesperrt wird. Der und das ist recht klein. Ist ja ein Hahn. Deswegen Cockpit. Aber egal. Ja, oder auch Brad Pitt, ne? Fight Club war ja auch so. Brad Pitt, genau, dieser Brad Pitt. Sehr gut, sehr gut. Okay, sehr schön. Dann haben wir das warum haben wir das Cockpit, jetzt geklärt? Brad Pitt, damit hätten wir das Thema erschöpfend behandelt. Aber und warum? Kommen wir zu meinem Du wolltest nächsten, ja noch was sagen, genau. Das nächste Wochenende war natürlich dominiert von Rave the Planet. Ach, ja. Quasi eine inoffizielle Nachfolgeveranstaltung der Love Parade, ja, die ja ihr in Berlin 1989 ihren Anfang nahm. Damals noch irgendwie mit 2 oder 4 Wagen, ja, auf dem Kudamm hin und her. Naja, jedenfalls, diesmal waren es, ich weiß gar nicht, wie viele Trucks es waren, zwischen dem Brandenburger Tor über die Straße des 17. Juni bis zur Goldelze, also bis zum, wie heißt der Platz? Großer Stern. Großer Stern. Ja, ganz, wir sind genau. Ja, Berliner, wir so kennen heißt uns aus. Ja. Oh Gott. Ja. Demenz. Da, wo die Goldelze steht. Ich habe es einfach vergessen. Egal. Ja. Na, jedenfalls, da fuhren die Wagen dann irgendwie immer im Kreis. Ja, cool. Und wir waren, also meine Tina und ich, wir waren dort zu zweit. Wir hatten versucht, andere Leute dort zu treffen. Und wie es dann eben immer so ist, komm, lass mal irgendwie verabreden. Und wenn ich da bin, dann schicke ich dir mal meinen Standort. Mhm. Und dann suchst du erst. Die Idee war gut, doch die Welt noch nicht bereit. Denn kaum warst du dort angekommen, hattest du datenmäßig einfach keinen Empfang mehr. Ja, okay. Ja, bei 400.000 oder 200.000? 200.000 Leute. Ja. 300.000 waren qua angemeldet vom Organisationsteam um Dr. Motte, der damals auch die Love Parade ins Leben rief. Es sind nur 200.000 Leute gewesen, aber das hat schon gereicht. Na, jedenfalls, wir hatten die Befürchtung, dass wir dort in der sengenden Hitze des vergangenen Wochenendes, dass wir da kaputt gehen würden. Aber dem war tatsächlich nicht so. Es ist jetzt auch nicht so, dass die Wagen besonders viel Schatten gespendet hätten. Aber man hatte jederzeit die Möglichkeit, quasi am Straßenrand unter den Bäumen schattigen Schutz zu suchen. Das funktionierte wunderbar. Ja. Es war ein großes Hallo. Wer sich für elektronische Musik diesbezüglich interessiert und das noch nicht mitgemacht hat, das ist ein Must-See. Von mir uneingeschränkte Empfehlung. Ich habe gehört, dass du und deine 198.000 Freunde, 998 Freunde, dass ihr ziemlich Müll gemacht habt im Tiergarten. Das ist überhaupt nicht unsere Art. Das höre ich ja zum ersten Mal, dass da irgendwie Müll gemacht wird. Ihr habt euch danach getroffen zum Sauermachen oder einen Tag später erst. Planet, da alles vernünftige Leute. Mark hat da nicht auch. Was ist denn das für Fake News hier? Das kannst du da nicht verbreiten. Stimmt. Hast du bei Telegram gelesen? Das ging dann immer so rum. Und morgen treffen wir uns dann zum Aufräumen. Ja, ich bringe auch einen Besen mit. Ja, genau. Ja. Was hast du denn erwartet? Am Tag danach gemacht? Die kurze Antwort lautet ja. Okay. Ja. Also, tatsächlich haben die Organisatoren arge Probleme bekommen. Die Veranstaltung stand lange Zeit auf der Kippe wegen des Sanitätskonzeptes. Das war taktisch. Das, was sie dort abgesprochen hatten mit, ich weiß nicht, wer es war, Johanniter oder so. Es gab keine Absprachen. Doch. Ja. Es gab natürlich Vorverträge etc. Na, jedenfalls, irgendwie, das hat irgendwie nicht geklappt und deswegen mussten sie jetzt einen privaten Anbieter dabei auftragen und sie suchen, glaube ich, nach wie vor Spenden, weil mit 100.000 Euro hatten sie gerechnet für die Organisation der gesamten Veranstaltung. Sie brauchten, das war zumindest mein letzter Stand, weitere 250.000, um das alles im Nachhinein überhaupt noch bezahlen zu können. Ich nehme an, in diesen Geldern ist dann schon ein entsprechender Obolus für die Berliner Stadtreinigung drin, falls der Senat das nicht irgendwie entsprechend sponsert. So tief stecke ich da nicht drin. Aber wir sind ja jetzt nicht der Fakten-Podcast. Sei doch mal ruhig, wenn du nichts zu sagen hast. Sondern wir wollen ja auch ein bisschen Spaß machen. Ja, also natürlich. Zum nächsten Thema. Nee, ich kann noch ergänzen, wer sich das Ganze nochmal angucken will, in der Arte-Mediathek, Arte im Konzert, gibt es 4,5 Stunden Rave the Planet kostenlos für euch. Also nur ein Auszug, weil es war von 14 bis 22 Uhr angesetzt und 14 Uhr war schon, da steppte schon der Bär. Genau, aber immerhin, wer nicht dabei war, kann sich das gerne angucken. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Das ist ein guter Tipp. Ja. Was ich an der Stelle nicht so gut fand, war, auf dem Rückweg nach Hause sind wir am Potsdamer Platz vorbeigekommen. Oh. Und dort spielten sie Musik, na, ich sag mal so, ich und meine Tina, wir sind ja nun etwas älteren Datums, schon beide über 50, na jedenfalls, unsere Lieblingsmusik ist tatsächlich noch so Urtechno, so Mitte der 90er Jahre. Ja. Und da gab es aus unserer Sicht, da gibt es ja sehr viele Evergreens und da war ein einzelner Wagen, also jetzt kein so ein Truck etc., sondern auf Potsdamer Platz irgendwie stand ein einzelner Wagen irgendwie, und der spielte wirklich unsere ganzen Lieblingshits von damals. Und in einer Tour, wir sind über eine Stunde stehen geblieben. Wagen. So und was. Artverwandte Katastrophen. Genau. Idiot. Na, jedenfalls stellte sich heraus, dass das zwar die beste Musik war, die wir uns an der Stelle hätten wünschen können, aber andererseits musste ich feststellen, dass das politisch instrumentalisiert war. Okay, das war wie soll man das verstehen? die Freedom Parade mit politischen Zielen. Und das war natürlich nicht so schön, dass man das eine nicht von dem anderen trennen konnte, denn du bist dorthin gegangen, hast dich da irgendwie rhythmisch bewegt, also getanzt, wie als gäbe es keinen Morgen. Und dann kamen die anderen und sagen, oh, wollt ihr was spenden? Ja, das sind unsere politischen Ziele, ja. Bla bla bla. Und dann denkst du so, deswegen bin ich eigentlich nicht hier. Ja, aber das muss man ja zum Rave the Planet auch sagen. Ist ja offiziell eine Demonstration. Und wenn man sich die Webseite durchliest, gibt es da ja Ziele. Und ich wette, von den, wie viel haben wir gesagt, 200.000 Teilnehmern, wenn wir 10 oder 20, die wissen bestimmt, wie die Ziele sind. Das ist definitiv nicht so, weil... weil das eine Demonstration ist. Es darf nämlich nur eine sich Demonstration nennen. Da haben sie die entsprechenden Gesetze geändert, wenn es Redebeiträge gibt. Oder aber... Gesang oder was? Das gab's. Nein. Und die Veranstalter oder die Chefs von den Wagen haben selber irgendwie Reden geschwungen. Und einmal pro Stunde, in jeder Stunde, wurde immer quasi ein vorher aufgenommenes Band abgespielt, wo die politischen Ziele genannt wurden. Auf jedem Wagen. Die da wären? Ich habe es nicht auswendig gelernt. Aber es waren so einige. Aber zum Beispiel irgendwie Tanzverbot aufheben, auch an christlichen Feiertagen. Am Karfreitag darfst du nirgendwo tanzen. Aber wer hält sich denn da dran? In katholischen Bundesländern. Da gibt es Regeln. Das wird als Ordnung. Man kann einem das Tanzen verbieten? Ja, klar. Ja. Das Krasse ist... Willkommen in unserer Welt. Genau. Bei dem Tanzverbot ist es ja so krass, dass in den 16 Bundesländern in Deutschland gelten verschiedene Regeln. Ja. Total krank. Ja, das ist je nachdem, also es ist so ein Nord-Süd-Gefälle in den katholischen Bereichen, also im südlichen Deutschland wird es deutlich strenger gehandhabt, weil es eben katholische Feiertage sind, wie zum Beispiel. In Berlin gilt auch Tanzverbot, aber nicht ganz tief. Und ein weiteres war zum Beispiel bedingungsloses Grundeinkommen für Künstler. Also genau, das ging oder schon so dass, in die dass die elektronische Tanzmusik irgendwie ins UNESCO-Welterbe aufgenommen wird und. Ah ja, okay. Da hat Marc nochmal jetzt gerettet. Dass Rave the Planet hier nicht so dasteht, wie wir es versucht haben. Hinzustellen. Genau, sondern er hat aufgepasst, ist gut. Also gut, diese laute Musik, ich mag sie ja auch nicht. Ne? Nee, furchtbar. Diese elektronische Musik. Ja. Was sagen denn unsere Zuschauer eigentlich? Gibt's da... Die machen gerade alle ein bisschen Mittagsruhe oder lauschen. Genau, Leute, ihr müsst ein bisschen mitarbeiten da draußen. Wenn wir uns schon die Mühe machen, hier live zu senden. Lass sie doch. 57 Zuschauer, das ist doch gut. 57, da sind 3 Nullen noch dran. Genau, 57.000. Ja, ich wollte jetzt nicht übertreiben. Ne? Ja, okay. Gut. Sehr gut. Weiter. Schönes Thema. Wir haben jetzt, Rave the Planet. Nächstes Jahr wieder. Auf jeden Fall. Ja. Ich bin dabei. Ah, und nicht vergessen. Oh, scheiße. Wir hätten es natürlich schon längst sagen sollen. Nein, nächstes Wochenende. Jetzt ist das Wochenende, was vor der Tür steht. Christopher Street Day in Berlin. Auch ein Grund, mal sich zu bewegen, rauszugehen. Ist im Prinzip sowas wie Rave the Planet nur in nackt. Das ist ein gutes Stichwort. Okay, es gab wieder viele, die auf Ampeln und Laternen geklettert sind. Ich habe auch Leute fallen sehen. Einige. Genau, sind auch welche runtergefallen, habe ich gelesen. Und aufgrund der Hitze gab es vermehrt Leute, die sich dort entblößt haben, also nackt ausgezogen haben. Und das hat die Polizei irgendwann dann unterbunden, weil sich Leute beschwert haben, die das nicht wollten. Das habe ich noch nie erlebt. Weil wer will denn in 30 Jahren, fast 30 Jahren, mal? Love Parade etc., habe ich noch nie gehört, dass sich da jemand darüber beschwert, dass sich da Leute aussehen. Wer will denn... erinnert sich nicht daran, wie Mitte der 90er irgendwie Pornos gedreht wurden zur Love Parade im Tiergarten. Hat Marc noch auf Videokassette. Normal. niemand hat Bock darauf, eine richtig schöne, wunderschöne, nackte Frau oder einen sehr schönen, nackten Mann zu sehen. Ekelhaft. Doch keiner Bock drauf. Ihr beide seid hier falsch. Komm hier her, ich mach alleine weiter. Genau. Schweinsgraben. Okay. Haben wir das auch? Richtig so. Richtig. Gut, was haben wir denn noch erlebt? Und jetzt war ein Zimmerlautstärke. Gibt es irgendwas? Ich meine, das halbe Jahr ist schon wieder rum. Wir sind im Juli. Musst du dir mal vorstellen, Guck doch auf deinen Zettel, da steht doch was. Ich will ja nicht immer nur auf meinen Zettel gucken. Doch, ich will ja freie Rede, verstehst du? Nein, gib her. Oh Gott. So, was steht hier? Rektreffel. Ja, René. Soziales Gefüge in Spielen. Hä? Wie werden Cheater bestraft? Ach, das interessiert doch keinen. Ach, warum haben wir denn in der Redaktionssitzung so ausführlich darüber gesprochen? Ich habe das Thema noch ersetzt durch Too Good To Go. Lass uns doch die Berlin-News machen. Machen wir die jetzt? Die internationalen Berlin-News? Die internationalen. Oder erstmal die Parkhausgeschichte mit Parkautomaten. Ja, okay, dann machen wir das mal. Parkautomaten. Hier, warte, ich fahre kurz, mach kurz eine Umfrage. Alle wollen die Parkhaus. Ja, danke. Vielen Dank, vielen Dank. Oh, Stefan, du hast uns was mit vor. Genau. Ja. Und folgender Hintergrund. Auch mal in die Kamera. Genau. Das hat zwar nichts mit dem Parkhaus zu tun, aber nicht. Die kennt das man, diese Wertbons. Billets oder was? Genau, das sind Voucher vom Leipziger Hauptbahnhof, weil das ist so meine Zwischenstation, wo man sich immer mal erleichtert, wenn man auf der Durchreise ist. Und dann, egal, wo ich hinfahre, nach Norwegen, aber erstmal nach Leipzig pinkeln. In Leipzig wird gepinkelt. Nein, und das kennt man ja, Bahnhofsklos haben immer diese Wertbons, wenn man sozusagen, muss man ja bezahlen, mit 50 Cent oder 1 Euro, je nachdem. 1 Euro? Genau. Und 50 Cent kriegt man dann quasi als wieder Wertbon zurück in Form als Wertbon. Genau. Aber Stefan, das ist doch erst die zweite Hälfte der ganzen Geschichte. Richtig. Wir wollten doch mit dem Parkhaus genau anfangen. Genau. Ihr habt ja auch die Bons gezeigt. Genau. Und Hintergrund ist, dass ich ein Parkhaus erlebt habe, was mir kein Rückgeld erstattet Wechselgeld hat. Heißt genau, das. Kein Wechselgeld gegeben hat. Und siehst du, das könnte ich mal kurz rausholen. Das habe ich ja hier noch im Portemonnaie. So, während WhatsApp-Nachrichten eintrudeln. René sagt nichts, sonst kriegst du halt auf die Fresse. Ich kann aber für dich antworten. Warte mal, wo ist denn das? Warte, Stefan, du hast jetzt den Bogen rückwärts geschlagen. Das heißt, du willst damit sagen, du hast so eine Voucher von so einem Toilettenhäuschen, weil du gehst pinkeln für viel Geld und kriegst dann als Entschädigung so einen Voucher. Übrigens der Folgentitel, in Leipzig wird gepinkelt. Nein. Ah ja, das ist ein guter Titel. Dann hört Hannes auch wieder rein. Oh, pinkeln, Leipzig. Genau. Nee, und jetzt willst du sagen, dass natürlich nicht nur Pinkelhäuschen kein Geld zurückgeben. Naja, also... Sagen wir nochmal so, bei den Wertbons... Wie viel hast du denn gepinkelt? Nee, das habe ich ja gesammelt. Nee, es gibt ja Leute, die sammeln auch sowas. Es gibt Leute, die sammeln sowas, ohne Scheiß. Aber du hast ja auch gesammelt. Wie viel sind denn das? Naja, die gebe ich weiter. Ne? Die habe ich jetzt exemplarisch mal mitgemacht. Das sind 3 Stück. Und ich dachte immer, die kann ich beim nächsten Toilettenbesuch dann benutzen. Und Marc hat mich darauf aufmerksam gemacht. Nee, die sind ja gar nicht dafür, sondern die sind einfach für das Einkaufszentrum. Ja, in dem sauteuren Shop kannst du dann dir, weiß nicht, eine Cola, die sonst 1 Euro kostet, kannst du dir dann statt für 5 Euro für 4,50 Euro kaufen. Ja, wir können die ja verlosen. Machen wir nicht. Wahrscheinlich darfst du pro Einkauf sogar nur einen benutzen. So ist es. Richtig, steht auch drauf. Also Aber wir zäume das Pferd komplett genau, von hinten. Wir müssen nochmal zum Parkhaus. Genau, zum Lass Parkhaus. Uns zum Parkhaus. Und von Parkhaus kommen wir dann. Kommen wir gleich nochmal zurück. Genau, der Parkautomat. Ich musste 1 Euro bezahlen, habe 2 Euro reingeschmissen, weil. Selber schuld. Ich hatte erst 1 Euro reingeschmissen, aber dann hat er wieder ausgespuckt. Und vor mir war auch eine Frau und die hat auch ganz viel Geld reingeworfen. Das kam alles wieder raus. Also total dämlicher Parkautomat. Und dann habe ich 2 Euro reingeschmissen. Und da kam kein Wechselgeld. Da kam nur so ein Schein raus. Vielen Dank für die Spende. Nee, genau. Und da steht hier irgendwie. Beleg Fehlauszahlung. Bitte Infotaste drücken, habe ich gemacht. Dann klingelt es irgendwo. Und irgendwann geht da auch keiner ran. Also, was machst du? Gehst du einfach. So. Dann zu Hause dort angerufen. Dann ist jemand dran gegangen und hat gesagt, ja, alles klar. Einfach beim nächsten Mal dort mit reinstecken in den Automat den Zettel. Dachte ich, okay, probieren wir. Habe ich probiert. Geht nicht. Also, funktioniert nicht. Also ich würde mal sagen... Können wir mal kurz sagen, wie dieses Parkunternehmen heißt, damit man sich vielleicht mal... weiß ja jemand von euch. Vielleicht hat jemand von euch Erfahrung, was in dem Fall ist. Ist übrigens auch so ein Zettel, der in 2 Wochen nicht mehr zu lesen ist. Ganz genau. Das bleicht komplett aus. Ich halte es mal irgendwie hier rein, dass ihr was sehen könnt. Da ist auch wirklich nur Schrift drauf. Da ist kein QR-Code, kein Strichcode, sonst irgendwas. Also es kann keinen Sinn machen, dieses Ding da irgendwo reinzustecken. Weil Optical Recognition... Ja, genau. Also, dieser Parkautomat schuldet mir nach wie vor 1 Euro, so. Plus Zinsen natürlich. Hat jemand von euch Ahnung, wie man bei City Parking seinen Fehlbetrag wieder zurückbekommt? Ja, das ist die Frage. Und wir wollen Wechselgeld, so heißt der Folgentitel. Genau. Ja, wir wollen den Euro zurück. Ist auch ein guter, ne? Genau. Nee, und wir wollen den Euro. Ich habe mich dabei gefragt, warum... habe ich jetzt sozusagen das Problem, weil ich habe ja meine Schulden quasi bezahlt. Müsste es nicht eigentlich umgekehrt sein, dass der Automat sagt, nee, alle Dude, brauchst du nicht das bezahlen. Das passt zu dem Witz von letzte Woche mit den Geldstücken. Ja, genau. Stimmt, absolut. Aber ist doch so, oder? Warum muss ich dem jetzt hinterherrennen, wenn der Parkautomat jetzt so wenig Geld hat? Stell dir mal vor, im Supermarkt, du bezahlst mit 50 Euro, wenn nur 10 20. Euro gewesen und sagst, den Rest, hier kriegst du einen Zettel. Müssen Sie nächste Woche mal vorbeikommen und gucken, ob die Kasse noch voll ist. Genau. Aber müssen Sie in unsere Filiale in München fahren. Also im ersten Moment habe ich mich echt geärgert, habe auch ein bisschen recherchiert, aber nicht so wirklich was gefunden. Oh, und, das ist erstaunlich. Genau. Aber erinnert mich so ein bisschen an diese Story mit diesen Parküberwachungsunternehmen, die auf sehr dubiose Art und Weise... Auf Supermarktparkplätzen stehen? Nee, auch. Das gibt es ja auch. Ja. Aber dann gibt es jetzt noch eine andere Methode. Da beauftragen irgendwelche Leute, denen öffentliches, also denen scheinbar öffentliches Land gehört, aber denen ihr Grundstück ist, zum Beispiel Wohnungsbaugesellschaften. Ja. Und wenn du dann da parkst, nicht im Halteverbot oder so, sondern du parkst da einfach, weil du denkst, hier kann man parken, dann nehmen die ein Auto und setzen es irgendwo anders hin. Ah, das habe ich gelesen. Und dann zahlst du 480 Euro. Ja. Also du rufst dann bei der Polizei an, sagst, mein Auto ist weg. Dann sagen die, warten Sie, wir gucken kurz nach. Ja. Nee, Ihr Auto wurde umgesetzt. Melden sich mal bei der Firma, die sagen Ihnen dann, wo es ist. Ja. Zahlst du 480 Euro, nur wenn du es sofort überweisen. Also nicht Echtzeitüberweisung 476 Euro war heute in der Meldung. Genau. Ah, ja. Und das Fiese ist halt, die Polizei spielt mit, ne? Einfach, die spielt mit. Na, die, du musst ja bei der Polizei rufen, die kriegen das ja unmittelbar mit. Ne? Aber sie haben wohl schon erhöhtes Augenmerk auf dieses Thema, weil der Prozess einfach so ist. Ne? Genau, ja, aber das ist ja, dieser Fall ist ja ein klarer Betrug, weil dann würde die Polizei nicht mitmachen. Nein, weil was musst du nämlich machen, wenn du einen Abschleppdienst holst? Du musst, also es ist ja ein öffentlicher Parkplatz gewesen, ne? Nee, ich glaube, in dem Fall gehörte das einer Wohnungsbaugesellschaft. Ja. Aber es war jetzt, glaube ich, nicht unbedingt durch eine Schranke abgesperrt oder so, sondern es war aber vielleicht was... Privatparkplätze sozusagen. Keine Ahnung, nicht zu erkennen. Es nicht war wirklich eben kein öffentlicher Raum, aber nicht zu erkennen. Okay. Weil auf der Straße können die nicht abschleppen, wobei man auch die Gerüchte rumgehen, dass selbst Fahrzeuge abgeschleppt werden, die nicht falsch parken. Genau. So habe ich es auch gehört. Aber was ich halt sagen will... ich habe ja einen privaten Parkplatz und wir wurden halt belehrt, wenn wir jemanden abschleppen lassen, wenn da einer auf meinem Parkplatz parkt, dann geht das nur, wenn wir dem Abschleppunternehmen den Nachweis erbringen, dass das mein Parkplatz ist. Und das ist das Entscheidende. In dem Fall wird diese Wohnungsbaugesellschaft dieses Unternehmen beauftragt haben, zu sagen, Herr, steh mal auf unseren Flächen für Ordnung, ne? Sorgt mal für Ordnung. Mhm. Aber die können ja nicht einfach abschleppen ohne Nachweis. Man nennt, weißt du, wie man im Juristischen diesen Fall nennt, wenn jemand auf deinem Parkplatz parkt? Nee. Das nennt man eine Besitzstörung. Okay. Und wenn du in dem Fall in einer Besitzstörung kannst du natürlich jemanden kostenpflichtig abschleppen lassen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob du es vorauslegen musst. Aber was ich interessant finde, wenn es sozusagen so Privatparkplätze von einer Wohnungsbaugesellschaft sind, dann sind die ja untervermietet wahrscheinlich, ne? Oder dürfen da, also wie, weil bei mir ist es so, mir gehört der Parkplatz. Mein Privatparkplatz gehört mir. Naja, nee, ich glaube, du hast nur den Nutzungsrecht. Nee, das steht richtig in dem Vertrag. Es ist meine Verantwortung, wenn da jemand draufsteht und was ich damit mache. Genau, da muss ich mich kümmern. Das geht keinem was an, weil deswegen, das ist der Nachweis, den ich habe, dass das mein Parkplatz ist. Und wenn jemand da jetzt abgeschleppt wird, dann muss eigentlich das Abschleppunternehmen auf Nummer sicher gehen und den Nachweis irgendwie haben. Ja, der Vollständigkeit halber, gehören ist an der Stelle ein bisschen zu viel. Ja. Du hast ihn entweder gemietet oder, wie man vermutlich korrekter sagt, gepachtet. Ja, aber es ist wirklich so, dass ich dafür verantwortlich bin, was mit dem Parkplatz passiert, weil der gehört mir, da darf kein anderer reinfuschen. Ich glaube, es gibt da einfach irgendwelche Interpretationslücken oder Spielräume, die da eiskalt ausgenutzt werden. Ja. Aber man ist an dem Thema ja offensichtlich dran. Da hat es eine übertrieben. Es geht schon durch die Medien, Schön, dass diese Gier dazu sorgt, dass Leute dann dass das Thema hochspült. Und ich hoffe, das Karma schlägt zurück. Das kann man denen nur wünschen. Dann würde ich jetzt ganz gerne den Bogen zurückschlagen. Da in die Panke? Also... Ja, du kommst gleich in die Panke, die nicht vorhandene. Genau, ja, richtig. Also, ich fasse nochmal zusammen. Ja. Stefan parkt. Ja. Er will die Parkgebühr bezahlen. 1 Euro beträgt sie. Er steckt 2 Euro rein. Er kriegt nichts zurück. Genau, sondern kriegt stattdessen so einen komischen Wisch. Regt sich tierisch darüber auf und sagt sich, ja, Moment, wieso darf ich denn hier nicht umsonst stehen? Naja, dachte ich mir so, klärst du Stefan mal darüber auf, dass, wenn man das so handhaben würde, wäre man als Geschäftsbetreibender von eben so einer Parkplatzanlage vermutlich ratzfatz pleite. Mhm. Also man kann das nicht so machen. Es ist klar, nicht? Dass jeder sein eigenes Interesse hat, aber der große Unterschied ist, dass wenn du dein Euro nicht sofort zurückkriegst, passiert dir meistens gar nichts. Nur in dem anderen Fall, wenn die Firma dich immer umsonst parken lassen würde, dann würde es, wie gesagt, existenzbedrohend sein können. Das ist ja Quatsch, weil wie oft passiert denn sowas? Also klar kann Automaten... Das können wir nicht wissen. Und deswegen dürfen wir jetzt da kein besonderes Planspiel irgendwie machen. Aber also das würde ich komplett anders sehen, weil das ist doch eine Geldleistung, die ich... Eine Dienstleistung. Genau. Und ich habe die bezahlt und dann muss er mich doch auch bezahlen. Ist er sonst Betrug? Ja, aber du hast doch den Zettel gekriegt. Ja, was mache ich damit? Ja, keine Ahnung. Aber offensichtlich gibt es ja irgendein Verfahren. Ja, ich werde da wahrscheinlich auch nochmal... Du kannst da anrufen und sagen, ich habe hier diesen Zettel. Ich fax euch den rüber oder ich kopiere mir den, damit der nicht komplett ausbleicht. Und dann sind wir in der Bringschuld. Und das war der Aufhänger, wo ich dann gesagt habe, na Stefan, das ist doch eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Viel schlimmer sind doch die Klos auf den Bahnhöfen. Ja. Wo du denn diese, was wir vorhin gezeigt haben, diese Vouchers irgendwie kriegst, diese Gutscheine. 50 Cent pro Gutschein. Pro Einkauf darfst du nur einen Gutschein einlösen. Mindestumsatz von 2,50 Euro. Knallharte Bedingungen. Genau. Aber und es ist jetzt nicht so, dass in einem Bahnhof sämtliche Geschäfte daran teilnehmen müssen, sondern es ist immer nur eine kleine Auswahl an Geschäften, wo du es überhaupt einlösen kannst. Dann habe ich gesagt, das ist doch die größere Unverschämtheit. Okay, jetzt werfe ich mal meine 5 Cent in den Pott. Jetzt, also, diese Geschichte mit den Voucher, da könnte man ja sagen, das ist doch großzügig von den Toilettenanbietern, dass sie dir für ihr arschteures Klo, das ist, den Preis können sie ja machen, so einen Voucher anbieten. Das ist ja on top. Müssen sie ja nicht, wenn sie nicht wollen. Mhm. Dass sie dich da vielleicht indirekt versuchen, ihren hohen Preis zu rechtfertigen und die Hürde ein bisschen hochziehen, dass du da das Geld zurückbekommst und es vielleicht sogar ein Geschäft ist, wo andere von profitieren. Weiß ja nicht, was für Verträge zwischen dem Laden und dem Toilettenanbieter noch gibt. Ne? Sei dahingestellt. So, und jetzt aber bei der Parkgeschichte, wenn ich nicht in der Lage bin, mein Geschäft, mein Business ordentlich abzuwickeln, und für mich gehört dazu auch das Zurückzahlen von Geld, dann, das finde ich einen Mangel an der Dienstleistung. Definitiv. Das Problem ist, dass es technisch nicht möglich ist, zu jeder Tages- und Nachtzeit immer genügend Bargeld in den Automaten zu haben. Angeblich, ich weiß, es sind nur Gerüchte, aber angeblich soll jemand auf dem Mond gewesen sein. Vor 50, 60, 70 Jahren. Und da willst du mir erzählen, die sind nicht in der Lage, in das Gerät einzubauen, wenn das Lehrgeld lässt, dass es, wenn das Wechselgeld lässt. Das dass hätte man warnt. Einbauen können, aber hätte das Gerät vermutlich doppelt so teuer gemacht. Ach so. Ja, das ist auch jetzt gesponnen natürlich und übertrieben. Also aber das ist die Argumentation, die eben so ein Betreiber eines solchen Automates irgendwie vorbringen würde. Dass er einfach sagt, naja, wir können ja nicht da so viel Wechselgeld reinstecken, weil wenn sich herumspricht, dass wir da Wechselgeld für 10.000 Leute haben, dann besteht die Gefahr, dass die Dinge aufgebrochen werden. Ich hab's. Das ist nämlich die Lösung. Weil, was ist das Besondere an einem Parkhaus, was ja auch 4 Etagen hoch ist dort? Er könnte ja den Hinweis sagen, ich habe kein Geld mehr, gebe bitte eine andere Etage an den Automaten. Schon wäre es gelöst. Wo ist das Problem? Stefan. Scheiße. Genial. Ich bin zu gut für diese Bewerb Welt. Dich mal bei City Parking. Ja. Aber ich glaube, ich will nichts sagen. Okay. Bewirb heißt es. Alles gut. Klugscheißer. Ja. So. Ich guck mal, ob man es klären kann. Ich habe keinen Bock mehr auf das Parkthema. Ja, das interessiert genau. mich Dann einfach machen wir nicht. Jetzt weiter. René wollte... Schau mal, wie lange wir schon aufhören. Diese Folge heißt doch... Kein Bock auf Parken. Warum reden wir so viel über Parken? Kein Bock auf Parken. Mach den Moshpit. Nein. Okay, gut. Ich würde sagen, wir ziehen durch, oder? Wir ziehen durch. Nein, wir müssen eine Pause machen. Warum? Wegen der Kontakt. Was ist denn, wenn, die kann man auch am Ende spielen. Nein, was ist denn, wenn City Parking jetzt gerade zuhört und sagt, ja, Jungs, Entschuldigung, ihr habt das völlig falsch verstanden. Wir müssen hier mal was gerade bestellen. Die sollen sich doch jetzt nicht die restliche halbe Stunde noch reinpfeffern. So. Also, nur für City Parking. Jetzt die Kontaktmöglichkeiten. Bitte. Stefan, nudel mal das Band durch, das ist ja schon etwas älter, ne? Ja. Irgendwas ist auch immer. Der meiste Berlin-Podcast. Abonniert unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. Folgt uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi, schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Wir sind schon wieder da. Schön, dass ihr noch dran seid. Weiter geht's ganz knackig und... Im meisten Berlin-Podcast. Genau, mit den internationalen Berlin-News. Berlin-News aus aller Welt. Kurzüberblick. Berlin-News aus aller Welt. Ja, ist doch ein geiler Satz, oder? Hilfe. Ja, genau. So, jetzt kommen die meisten Berlin-News im Schnelldurchlauf. Und zwar... Ach, du fängst an? Ich habe eine. Du fängst an. Und zwar der IC... Der Tunnel des Grauens. Kennt ihr ihn? Ja. Das muss da Gaudistraße sein. Nee, Messedamm. ICC. Ach so, zum Zock. Soll das Ding geschlossen werden. Mhm. Ja. Hintergrund ist, 350.000 Euro im Jahr kosten. Mhm. Ein Drecksloch, ja, leider. Aber ein berühmtes Drecksloch, denn hat in einigen Filmen mitgespielt. So ist es. Ja. So, und jetzt darf jeder einen sagen. Diese orangen Fliesen sind das, ne? Das ist der in dem Tunnel, in Mission Impossible. Wirklich? Weiß ich nicht, das muss auf deinem Zettel stehen. Ach so, nee, falsch. Born-Verschwörung meintest du. Ach, Born, die Verschwörung. Ja, genau, den anderen. Stefan, du. Ich hab da bloß keine Ahnung. Gesehen. Lola rennt. Nee, fast. Die Tribute von Panem Teil 2. Ah, ja, war ich halt dran. War ich halt richtig dran. Und ich nenne auch einen, und zwar nenne ich Marvels Civil War. Okay. Ah, Captain America. Avengers. Avengers Civil War. Ja, die Captain America. Nicht mein Fall. Der Captain America heißt und ob es mehrere gab, Civil War. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall Marvel. Okay. Genau. Und wie gesagt, der Grund sind, dass dieser Tunnel einfach herunterkommt, dass der so teuer ist, wahrscheinlich Reinigungskosten und alles. Und dass es mittlerweile eine Ampel gibt, die über den Messedamm, Masurenallee, die Ecke da, zum Zopp rübergeht. Genau, man kann oberirdisch laufen. Jetzt frage ich mich nur, was man mit diesem Tunnel macht. Ich meine, man schüttet ihn zu. Wirklich? Ja. Oder saniert ihn? Nein. Ihr müsst euch... Wer sollte das machen? Also der Senat will es nicht, das ist viel zu teuer. Die sagen, dafür haben wir kein Geld. Und für einen Privatinvestor ist das einfach viel zu unattraktiv. Ja. Keine Laufkundschaft. Ja, schade eigentlich. Eine schöne Berliner Sehenswürdigkeit, wer nicht gesehen hat, schaut es euch noch an, solange er offen ist. Ekelhaft. Also, Tunnel des Grauens, einfach mal Fotos, wirklich geile Fotologie. Gab es neulich, ich glaube in der Abendschau, einen Bericht drüber, ne? Und da haben sie gerade die Rolltreppen repariert und dann meinte der von der Rolltreppenaufzugsfirma, meinte Otis so, oder die anderen. Schindler. Ja, da hat jetzt am Wochenende wieder KOS. Einer reingekotzt in die Rolltreppe und dann geht's halt nicht mehr und dann müssen wir wieder kommen und das wieder sauber machen. Das verstehe ich auch nicht. Das ist, ja. Wie kann denn eine Rolltreppe davon kaputt gehen? Nein, lass uns... Ich habe Bilder im Kopf, ja. Gut, Stefan, nächste Nachricht. Nächste News. Ganz spannend, Berlin, haben vielleicht einige erlebt, Fliegerbomben. 2 Stück, letzte Woche eine in Lichtenberg, nur für die Zahlen, damit man sich das vorstellen kann, 100 Kilo Bombe, 7.800 Menschen betroffen. 2 Zentner? Ja. Das sagen die alten Leute immer, ne? Zentner. Zentner, 50 Kilo. Damit kann Kilo. Ich nichts anfangen. Genau. Ist das ein Stück Butter? Das sind 50 bei dir, Kilo. Genau. Das ist eine alte 180 Polizeikräfte, 60 mal 30 Zentimeter Umfang der Bombe, Radius von 500 Meter Sperrkreis. Betroffen waren 2 Möbelhäuser, unter anderem IKEA in Lichtenberg, 2 Kitas, 2 Schulen und ein Baumarkt. Und jetzt kommt das Krasse. Vormittags gefunden, abends entschärft. Na siehste. Also wirklich ein mega logistischer Aufwand. Herzlichen Glückwunsch. Eine Leistung, muss man mal sagen. Ich kann gerade nicht klatschen, ich habe die Hände voll. So. Genau, lässt mein Handy fallen, das wäre schlecht, genau. Oder du bist schnell genug und hebst wieder auf. Genau. Ich habe mich im Vorfeld eigentlich gegen diesen Beitrag ausgesprochen. Ja, wir wollten nicht ausführlich drüber reden. Ja. Deswegen kommt es ja in dem... alltäglich. Wie fühlt sich das dann an, wenn du eine Bombe explodiert? Genau. Genau das. Wir können leider die Leute nicht mehr interviewen. Nein, Quatsch. Und was noch allgemein interessant, 2 bis 3 Munitionsfunde am Tag gibt es in Berlin. 2021 wurden 52 Tonnen Munition gefunden und 80 Jahre nach dem Krieg sind noch 4.500 Bomben im Berliner Boden vermutet. Wie viele? 4.500. Ja. Und natürlich ist klar, wenn man halt baut, ne, dann ist die Chance groß, dass man sowas vielleicht noch findet. Und nach Einschätzung von Historikern haben im Zweiten Weltkrieg die US-Amerikaner, Briten und Russen mehr als 45.000 Tonnen Sprengstoff auf die Stadt geschmissen. Ey, holt euren Scheiß hier ab. Aber das muss einfach mal, dass man so die Vorstellung hat. Ne? Und ganz aktuell, deswegen haben wir vorhin so gelacht, da kam nicht gerade die Nina-App hervor mit der Warnung. In Marzahn wurde gestern ein Blindgänger gefunden, der größer war, waren nämlich 500 Kilo. Oh, krass. 10 Tonnen. Genau. Zentner. 10 genau. Zentner. 500 und, Kilo oder wie wir sie auch nennen, genau. 10 Tonnen. Also nochmal eine Nummer größer. Und die wird dann morgen entschärft. Da haben und wir das auch. Davon betroffen sind übrigens 13.500 Leute. Also nochmal ein Stück Einige mehr. Davon mir sehr gut bekannt. Die anderen 5 kenne ich nicht. Okay. Deine Familie, genau. Gut, spannend. Haben wir noch ein Thema? Ja, Südkreuz. Die Beleuchtung am Bahn-Südgleis Südkreuz. Mark, komisch. Ich weiß. Sie wird abgeschaltet. Ist schon, ja. Hintergrund, und zwar warum? Hintergrund war gewesen, sie sollte ja einem Zweck dienen, offenbar viel zu kompliziert. Man hat gesagt, es ist verwirrender, als dass es klärt. Nennen wir den Zweck. Den Zweck weiß ich nicht, weiß nur, sie hat geleuchtet grün und rot und weiß. Kann dir den Zweck sagen. Der Zweck ist ganz klar, weil es ja auf dem Bahnsteig ist, es soll signalisieren, ein Zug fährt ein, dann blinkt sie. Es soll signalisieren, wo der Zug hält und wo noch Platz ist im Zug. Also der grüne Bereich ist, wo man einsteigt. Wo noch Platz ist, das genau. Ist Zukunftsmusik. Das gibt es ja, noch nicht. Genau. Das soll erst noch kommen. Aber genau, und die haben jetzt sozusagen da nochmal, wie du gesagt hast, ist abgeschaltet. Jetzt wird nochmal dran gefeilt und jetzt in diesen Tagen soll die wieder aktiviert werden. Ach so, ja. Ich dachte, sie wird für immer abgeschaltet. Nein. Das ist ja nein, cool. Also, das war ein richtig teures Projekt, ja. Ein Pilotprojekt, wenn man so will. Und da kam tatsächlich ein Amt und hat gesagt, na, wir wollen uns das jetzt mal angucken. Und dann bei der Begehung haben sie dann festgestellt, das ist genau. Aber völlig verwirrend und funktioniert überhaupt nicht so, wie es soll. Also das, ich dachte, das Grün und Rot heißt nur, wenn es rot ist, darf man nicht die über die Linie gehen. Und das passiert immer dann, wenn der Zug nicht da ist. Und wenn es grün ist, heißt es, jetzt kann ich in den Zug reinsteigen. Genau, also das ist genau das Problem, dass es nicht intuitiv ist und man nicht automatisch weiß. Aber lustig war die Begründung. Das wurde nirgendwo erklärt. Genau. Ja. Es gibt nirgendwo ein Schild. Ja. Die Begründung war halt auch, dass so verwirrende Sachen sind nicht gut für die Fahrgäste. Dann müsste man ja ganz viele Sachen abschalten. Das stresst mich nur sowas, wirklich. Ja. Und Südkreuz ist übrigens sehr bekannt für seine experimentellen Sachen. Genau. Dort war ja vor einigen nicht allzu langen Jahren gab es dort Kameras. Es begab sich. Genau. Gesichtserkennung, die übrigens auch in einem Kriminalfall eine Rolle spielte, wo ein Mensch seine Schwester in einem Koffer die Leiche seiner Schwester transportiert hat. Ja. Und ja, was so macht man mit Leichenteilen? Bringt sie zum Südkreuz. Natürlich. Nee, der wollte da wahrscheinlich nur einsteigen und irgendwo hinfahren. Ja. Ja, schlimm genug. Ja. Aber dumm war es, weil auf dem Fußboden steht riesengroß. Achtung, dieser Warnschein hat Gesichtserkennung. Gehen Sie woanders hin, wenn Sie nicht gefilmt werden wollen. Genau. Aber wie sollen Leute eben immer so denken? Oh, ich verhalte mich jetzt möglichst unauffällig. Ja. Dann passiert schon. Seltsam, dass ich einen Koffer dabei habe, in den, keine Ahnung, drei Menschen nebeneinander Platz haben. Genau. Und was man noch zu der Leuchtschiene oder diesem Leuchtstreifen sagen muss, es ist ja auch geplant, dass auf der Stadtbahn dann dieses System zum Einsatz kommt. Na? Gut, nächste Nachricht. Wir bleiben eigentlich nicht bei der Bahn, aber beim Thema, was wir in Folge 37 hatten, um Kopf und Kragen hieß die. 37. Es geht um die Mohrenstraße. Oh, ich habe es immer noch aktuell. Jetzt habe ich es gesagt. Nein, da gab es jetzt einen Folge Urteil. 37 ist von wann gewesen? Das musst du dir mal reinziehen. Folge 37, ich weiß nicht von wann, aber wir sind jetzt bei Folge 116. Und jetzt hat ein Gericht entschieden, weil Anwohner haben geklagt. Und das Gericht hat gesagt, die Mohrenstraße darf umbenannt werden. Es ist alles korrekt. Natürlich muss mehr mit den Anwohnern gesprochen werden. Aber die Bezirksverordnetenversammlung, der Bezirk, ist halt zuständig für die Straßen und der darf die umbenennen. Alles gut. Was ich interessant fand... Es ist noch nicht raus, ob die BVG den Bahnhof auch umbenennt. Ich denke, der sollte. Das wäre ein bisschen krank. Ich finde es geil. So entstehen historisch wertvolle Kleinode. Also wir können der Vollständigkeit auch nochmal sagen, die Straße soll umbenannt werden in Anton Wilhelm Arno. Ich denke, Klinkerstraße. Stand 2000, Podcast-Folge 37, war Klinkerstraße. Ja. Und jetzt heißt sie Hans-Arnold... Hans-Arnold Schwarzenegger Anton Amo. Wilhelm Amo Straße. Das klingt so, als wenn ich was buchstabiere. Ne? Anton, wir wollen uns nicht lustig darüber machen. Also Anton weit, genau. Wo stehst du? Ja, Anton Wilhelm. Okay, A, W, okay. Nee, gut, lassen wir das. Haben wir noch eine Kurznachrichten-News? Nö. Nee? Dann kommen wir jetzt zu den Langnachrichten. Doch, du hast noch eine. Ich habe drei interessante und die muss ich unbedingt loswerden. Los, ja. Ganz kurz. Flughafen BER ist nicht mehr der unbeliebteste Airport Deutschlands. Herzlichen Glückwunsch. Das Fluggastrechteportal AirHelp hat entschieden, oder die Leute, die dort an der Umfrage mitgemacht haben, letzter Platz ist jetzt Frankfurt Hahn und wir sind vorletzter. Hahn. Und René wird sich freuen, wer ist auf Platz 1? Luxemburg. Nein, Münster, Osnabrück. So, die haben Flughafen? Ja, siehst du, wusstest du gar nicht. Nee. Okay. Gehört jetzt nicht zu den Kerngebieten, wo ich mich täglich irgendwie informiere. Genau, Flughafen BR. Also naja, egal. Die Information kannst du mir morgens auf den Frühstückstisch legen, die wird abends immer noch da liegen. So ist an die Tourismus GmbH Berlin, heißt sie so? Keine Ahnung, kann sein. Oder heißt wahrscheinlich heißt die Peter oder nein, an die Tourismus Abteilung in Berlin. Ihr habt jetzt einen neuen Slogan, den ihr benutzen könnt. Ihr könnt sagen, Berlin, die Stadt mit dem nicht unbeliebtesten Flughafen. Genau. Ja. Das keine dieser Tipp ist übrigens nicht kostenfrei. Wenn ihr ihn verwendet, 50 Euro. Wir kriegen 10%. Genau, und dann kriegt er sozusagen einen Voucher von uns. Ja, genau. Ihr kriegt Parkhaus-Voucher. Genau. Stefans Sammlung. Auch sehr interessant, wo ich sehr gestaunt, deswegen habe ich gerade eure Füße angeguckt, aber keiner hat Sandalen. Ich dachte schon, du bist Fetischist. Keiner hat Sandalen. Genau. Die Fashion Week ist nämlich auch aktuell ein schöner Folgentitel. Die Fashion Week ist in Berlin. Die Fashion Week. Und was ist Trend diesen Sommer? Sandalen? Sandalen mit Socken. Nein. Ja. Doch. Das ist kein Schon Trend, immer. Das ist eine Geisteskrankheit. Ja, schon aber immer gewesen, kann man nachlesen im Schürembel. Also muss ich ehrlich sagen, ich war schon die letzten 20 Jahre. Hallo, der Haarschnitt Berlin. Hey, hallo Melanie, da Melanie. Ist Wir hören uns nachher. Wir haben jetzt gerade den neuesten Fashion-Trend verpasst. Genau, Sandalen mit Socken. Sandalen mit Socken ist aber nichts Neues. Man hat kurz nach der Wende DDR-Bürger daran erkannt. Genau. Und diese so braunen Sandaletten, ja. Römerlatschen. Ja, richtig. Römerlatschen genau. Und Socken. Ja. Und da weil sieht man es war ja groß nach dem Krieg, man kannte ja nichts anderes, da im Osten. Und das ist der Beleg, René war die letzten 20 Jahre total trendy. Was soll das denn heißen? Okay, haben wir das. Und jetzt kommt noch ein spannendes Thema. Oh. Ja, worauf ich mich freue, denn die EU plant eine europäische Digital Identity Wallet, also eine EU-weite Möglichkeit, sich auszuweisen, digital. Aha. Im Prinzip wie Google Mail. Wie wir es kennen von der Corona-Warn-App. Du hast halt eine App, wo irgendein Code drauf ist und damit kannst du dich ausweisen. Und das soll bis 2030 sollen das 80% der EU-Bürger nutzen können. Und mal gucken. Verschiedene Anwendungsgebiete, E-Mail, Provider-Login, Online-Banking, Steuer, Verwaltungsleistungen und so weiter. Also von daher bin ich gespannt, ob das funktioniert. Und nur fürs Protokoll. Das habt ihr als erstes bei uns gehört. Genau. Und von der digitalen Währung, die es bald geben soll, da sprechen wir später. Und ich werde in Folge 571 auf diese Folge verweisen. Mhm. Wenn es immer noch nicht da ist. Dann wisst ihr Bescheid. Also nochmal, das soll jetzt eine App werden für Handy, die ich mir runterladen kann und dann kann ich das dort... Das ist eine Möglichkeit, genau. Aha, jetzt wird man etwas konkreter. Und die andere? Die andere Möglichkeit ist eine Chipkarte, eine weitere. Ja, so kann ich. Weil ich ja nicht schon 20 habe. Denn die kannst du dann bei deiner Rewe Punktekarte mit reinbauen. Genau, ich habe doch vielleicht irgendwie einen Ausweis mit der EID-Funktion. Wieso brauche ich dann das Zeug noch? Weil der Ausweis mit EID-Funktion ja für Deutschland ist. Verstehst du? Der ist nicht nur für Deutschland. Diese Online-Funktion ist doch für Deutschland. Das ist doch Quatsch. Ist es so? Es würde keinen Sinn machen. Also sagen wir es mal so, es wäre zumindest nicht besonders sinnvoll. Ja, aber wenn, klar, ist sie für wenn jedes einzelne Land in der EU da wieder sein eigenes Brötchen backen würde und jeder seinen eigenen E-Ausweis anbietet, weil der Ausweis selber, der ist ja schon standardisiert. Der ist ja international. In der EU. Genau. Also wenn wäre nur logisch, wenn man jetzt sagt, okay, man macht jetzt dann noch eine digitale Funktionalität irgendwie rauf, da irgendwie ein Chip in den Ausweis. Warum sollten das dann nur ausgewählte Länder machen? Das ist eine interessante Frage, René. Hausaufgaben aufschreiben. Ich dachte, ich soll sie jetzt beantworten. Ist die Online-Funktion vom Personalausweis nur in Deutschland nutzbar oder auch international? Zum Beispiel in ganz Europa? Andere Länder vielleicht schon weiter, so wie in anderen Sachen auch? Und ich würde denken, aufgrund dieser Aussage, dass es die übrigens EUDIW ist die Abkürzung dafür. EUDIW. EUDIW, genau. EUDIW. Richtig. Ja, sehr gut. Genau, deswegen gehe ich davon aus, dass das nicht europaweit einsetzbar ist, die Online. Aber da sind doch EU drin. Ja, das ist ja das Neue. Ach so. Das ist ja das Neue. Wir reden ja von dem jetzigen Ausweis. Meinte ja Marc, die Online-Funktion. Stimmt, es gibt einen Online-Ausweis. Ja, ich glaube auch, dass es noch nicht. Deswegen das macht man ist ja nur das für Deutschland, Neue. Ne? Wir werden es recherchieren. Genau, wir kriegen das raus. Aber sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Da kommt was auf uns zu. Was du alles spannend findest. Ja, ist doch digital. Ich wäre schon begeistert, wenn die Smart-TV-Funktion an meinem Fernseher immer funktionieren würde, so wie ich das mag. Übrigens, funktioniert sie nicht? Nur mal Breaking News, ja. Oh. Der Haarschnitt Berlin auf Insta ist amüsiert. Freut uns. Egal, was du gerade gemacht hast, Marc, mach weiter damit. Das habe ich jetzt gesagt. Ach so, okay. Okay. Ja. Ich mach Blödsinn. Wie dann immer. Deswegen bist du hier. Hast du mal jemand auf die Uhr geguckt? Ja. Und wir sind jetzt bei, gerade mal eine gute Stunde. Ach so, ja. Das heißt, wir müssen noch weiter abliefern? Nö. Wir können, wenn wir sagen, wir sind thematisch durch und haben nicht weiter viel zu erzählen, dann können wir auch gerne... Ja, ist gemütlich. Es kommen ja noch ein paar Sachen. Genau. Was kommt denn noch alles? Naja, Witze kommen noch. Marc bringt noch einen Spruch bestimmt. Nein. Marc tanzt dir gerne was vor. Ja, Marc, willst du tanzen? Guck mal, die Bühne, Marc, the stage ist hier. Jetzt ist die Chance. Wir sind ja, wir sind ja mit Video. Zeig mal deine Lieblings-Yoga. Ich möchte euch nicht schlecht aussehen lassen. Nee, zeig mal deine Lieblings-Yoga-Übung. Ja. Ich habe keine Lieblings-Yoga-Übung. Nee. Dann zeig die, die du den krähenden Hahn, oder wie heißt die Übung? Die Krähe. Die Krähe. Die Krähe ist mit Vorsicht zu genießen, weil unter Umständen kann das zu Gesichtsverlust führen. Ach so, zu Gesichtsverlust. Guckt sie euch bei Google an. Einfach mal Yoga, die Krähe, dann wisst ihr Bescheid. Wenn ihr sie könnt, Respekt. Gut. René, unser Yoga-Experte. Ja, es sprach für sie der Yoga-Experte, Yogi René. René. Jetzt gibt er sich schon selber Titel. Ja. Früher habe ich die immer gekriegt. Jetzt kriegt er selber die. Jetzt, genau. Ja, wenn du deine Titel als Plakette tragen würdest, du wirst ja aussehen wie ein General, der in allen Kriegen dieser Welt schon gedient hat. Ja. Okay, ja, also wenn Marc keine Sprüche mehr hat, also er hat ja früher mal Saufi-Sprüche und was hat man noch, Trophi-Sprüche, aber da ist das Pulver verschossen. Ihr wart ständig eingeladen, wir auch daran amüsiert, zu partizipieren, aber das wurde alles auf mich abgewälzt und jetzt dann irgendwann gesagt, das ist auserzählt. Ja, okay. Ist aber auch gut. Ja, ich denke mir was Neues aus. Übrigens, Kuschi und Hannes, wir haben euch nicht vergessen. In der letzten Folge haben René und ich ja angeteasert, oder ich habe in unserem beider Namen angeteasert, dass wir da eine neue Rubrik haben werden, wo wir euch zum Thema nehmen. Noch warten. Und seid krass. Versichert. Es wird krass. Ja. Es wird toll. Dagegen ist die Erektion zum Frühstück ein Witz gewesen. Genau. Gut. Na, dann würde ich sagen, dann gehen wir einfach zum Witzbattle über, oder? Machen wir mal was Lustiges mit der Tradition. Yeah. Jetzt wird's lustig, liebe Zuhörer und Zuschauer. Innen. Genau, ich weiß gar nicht. Liebe Zuhörer und Zuschauer. Und Zuschauer. Innen. Zuhörer und Zuhörer. Genau. Liebe Zuhörenden. Genau, und Witzbattle ganz einfach. Jeder erzählt einen Witz. 3 Stück. Und wer zu lacht, lacht, lacht am besten. Wer zu lacht, lacht am besten. Das ist richtig. So ist das. Und wenn wir wollen, kriegen wir auch noch einen Bonuswitz. Vielleicht haben wir jetzt einen Zuschauerwitz live bei Instagram. Hat ja letztes Mal super geklappt. Das stimmt allerdings. Heute ist sie nicht dabei, die uns letztes Mal einen Witz geschickt hat. Ich glaube aber auch, das liegt ein bisschen am Wetter oder am Sommer. Echt, wo ist sie? Im Strandbad? Wir leben gerade im Sommerloch. Ja. Macht aber nichts. Ich wette, sie ist an diesem geheimen Spot im Tegeler See. Weil du es verraten hast. Genau. Dann würde ich sagen, fängt Marc einfach mal an, oder? Ja, wie immer. Was hältst du davon? Und los geht's. Action. Ich mach Schluss mit dir. Aber warum? War ein Witz. Ach so, Gott sei Dank. Wir haben uns doch lieb. Ich meinte, unsere Beziehung war ein Witz. Ah, oh. Sehr gut. Oh. Sehr guter. Schöner Plot-Twist. Ja, ich habe mir extra Witze rausgesucht. Du bist ja gar nicht dran. Ich wollte nur gucken, ob du aufpasst. Ja, ich bin dran. Schade. Lass mir nicht die Butter vom Brot nehmen. Okay, dann bitte. Mama, gibt's Essen? Ja. Irgendwo in der Nähe von Oberhausen. Und jetzt lass mich in Ruhe meine Serie weitergucken. Uiuiui. Ui, ui. Du Schatz, riechst du das? Oh. Nee. Dann koch. Nee, noch. Genau. Nein. Fiel mir dazu ein. Ne? Genau. Okay. Ich habe Witze. René. Wir hatten ja vorhin so ein bisschen, Marc hat ja gesagt, so dieses Cheaten, was René nicht aufnehmen wollte. Nein. Deswegen habe ich mich halt auf Gamer-Witze vorbereitet. Ist okay. Und die sind auch nur kurz und knappig, ne? Kurz und knapp. Denn, ihr wisst ja, die Weisheit, wer zuletzt lacht, der hat den höchsten Ping. Ja. Lasst ihn euch von jemandem erklären, der sich damit auskennt. Mit IT auskennt, genau. Ich habe ihn auch nicht verstanden. Hä? Ich habe ihn verstanden, aber ich finde ihn nicht komisch. Es tut mir leid. Ja, Marc hat halt so, jetzt kommt der komischste Witz nochmal. Marc. Genau. Reiß es raus. Mensch, was ist denn los, Fritzchen? Ja, in der Schule, das war ganz schön blöd heute. Was ist denn passiert? Na, eine Schulkameradin hat mir geschrieben, irgendwie von ihrem Handy auf meins, ich hab dich total lieb. Ich hab dann zurückgeschrieben, ich hab dich total lieb. Jetzt läuft sie total verliebt durch die Gegend. Soll ich ihr sagen, dass ich einfach nur ihre Rechtschreibung korrigieren wollte? Ja, kann man mal so machen. Gut. Ich hätte gern so einen Schokoriegel hier, so mit dem Löwen. Leihen? Nee. Ich würde ihn gern kaufen. Mhm. Der war mit Ansage. Ja. Ja. Zu Laien sagt keiner nein. Genau. Noch ein Gamerwitz. Das Leben ist ein Scheiß-Game mit verdammt guter Grafik. Ja. Den Spruch habe ich mal gehört an meinem ersten Berufsschultag. Wir waren in derselben Berufsschule. Mhm. Und da war so ein etwas kompulenter, typischer Nerd. Und der sagte, das Leben ist ein scheiß Game, aber hat eine verdammt geile Grafik. Richtig, ja. Hast du den von dem? Wahrscheinlich. Weißt du, wie ich meine? Wollen wir seinen Namen einfach mal laut sagen? Sag mal. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ist der Thomas? Das kann sein. War das nicht der Kumpel von Peter? Das kann sein, ja. Ja, dann war das Thomas. Die hatten beide eine Brille, ne? Schönen Gruß an Thomas Engelke, glaube ich, ne? Thomas. Hey, hey. Piep mal raus. Hat man nicht gehört. Weil wir nicht live sind. Du bist dran. Das ist fein. Ich fragte eine Hellseherin eines Tages, ja, ob ich wohl mal ins Gefängnis gehen würde. Sie guckte in ihre Kristallkugel und sagte ganz eindeutig, nein. Daraufhin habe ich sie natürlich sofort ausgeraubt. Oh, sie hat nicht recht behalten. Ja. Nee. Sag mal, kommt ihr heute Abend zum Grillen? Ist es überdacht? Nee, eigentlich so spontan. Ja. Ja, den musst du erstmal toppen, war Stefan? Ja. Jetzt muss ich wieder irgendeinen Kinderwitz bringen. Nee, kommt wieder ein Gamerwitz. Achso. Echte Gamer renovieren nicht, sie modden. Oh. So sieht's nämlich aus. Richtig. So, jetzt wollte ich noch was Spontanes erzählen, das habe ich schon wieder vergessen. Ach, das ist aber schade. Wir können auch die Reihenfolge ändern. Nee. Machen wir nicht. Ich habe es einfach wirklich wieder vergessen. Jetzt meinen Stift haben? Eigentlich haben wir schon jeder drei erzählt. Das sind jetzt die sogenannten Bonuswitze, die ja noch so kommen. Die machen stimmt. Die Bonuswitze. Ja, die Bonuswitze sind besonders, besonders gut. Die holen noch mal alles raus hier. Ja. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, wenn der Tod eine Frau ist, werde ich ewig leben. Kommst du darauf? Er wird mich ignorieren. Oh. Sie wird mich ignorieren. Ich hab so einen ähnlichen. Ah. Der passt jetzt sehr gut dazu. Alexa, warum klappt es bei mir nicht mit den Frauen? Ich heiße Siri. Ja, da haben wir es. Okay, dann haben wir auch noch mal so einen halben Gamer-Witz zum Schluss. Um den Schimpfwörterschatz meiner Kinder zu überprüfen, lasse ich von Zeit zu Zeit mal Mario Kart spielen. Und danach weißt du Pause Bescheid. Für Applaus. Ja. Marc. Ja. René. Gut, dann hau ich noch einen raus. Achso, da hast du einen, ja gerne. Ich bin zwar kein Botaniker, aber ich erkenne eine Pissnelke, wenn sie vor mir steht. Und zu guter Letzt, sehr gut. Stefan, deinen Bonuswitz habe ich auch noch. Ja? Besser ein Vakuum im Kopf als gar nichts. So, das war die Witzbattle aus der Folge 116 vom 12. Juli. Guten Morgen, Hannes. Haben wir ausgeschlafen? Ist er wach. Haben wir nicht die Uhrzeit gesehen? 17:30 ist schon ungefähr eine Stunde vorbei. Aber dann kann er sagen, er hat mal unseren Podcast am Ende gehört. Ja. Ist ja auch schon mal so klar. Diese Lüge glauben wir dir jetzt nicht mehr, dass du noch nie unseren Podcast zu Ende gehört. Genau. Hannes hat rechtzeitig zu den Witzen eingeschaltet. Ja. Da wissen wir Bescheid. So da wissen wir, was der nächste Folge in zu weit besessen zu hören, genau. zu hören bekommt. Alles klar. Ja, schön, dass ihr da wart. Bleibt noch dran. Jetzt gibt es noch die Outtakes. Und noch einen geilen Spruch. Jetzt gibt es noch die. Nein, die gibt es jetzt nicht. Nein, jetzt nicht. Nee. Jetzt gibt es noch die Zusammenfassung. Also, ja, genau. Und die Outtakes natürlich. Der Einsprecher. In der Aufnahme, wenn ihr uns bei Spotify zum Beispiel hört und bewertet uns. Ein Kollege von mir hat übrigens heute unseren Podcast gehört. Und er hat erstmal, wollte er 5 Sterne vergeben, bevor er es gehört hat. Und hat Spotify gesagt, nee, hör erstmal die Folge und dann bewertet. Und er merkt, Spotify ist scheiße. Ja. Nee, die sind einfach schlau. Nein. Ja, genau. Das macht ja auch Sinn. Und wir wollen ja und nicht... Und spielt das auch nur in die Karten. Ja. Leute, die uns bewerten wollen, müssen uns vorher anhören. So ist es. Und das finden wir auch gut. Wieso spielt uns das in die Karten? Naja. Ja, Marc. Gut, überleg mal. Dann, bevor wir zum Ende kommen, habe ich noch eine Weisheit für euch. Oh, die Weisheit des Tages. Die Welt verändert sich durch dein Vorbild, nicht durch deine Meinung. Ihr merkt, Schweigen im Walde, das muss erstmal verarbeitet werden. Ihr habt jetzt 2 Wochen Zeit, das zu verarbeiten. Und dann hören wir uns wieder. In 2 Wochen ist es schon wieder soweit. Ja. Nicht vergessen, den Mittwoch vor den 2 Wochen sind wir hier live. 17:30 Uhr auf Insta. Ja, manchmal so auch schon 17 Uhr. Ja, je nachdem, wie schnell wir sind und von wo wir senden. Ne? Also, danke, dass ihr da wart. Warte mal, nochmal, wollen wir das nicht an den Kalenderwochen festmachen? Nö. Jetzt haben wir eine gerade Kalenderwoche. In den geraden Kalenderwochen, heute ist die 28. Kalenderwoche. Dann wird sie gerade sein. In den geraden Kalenderwochen immer mittwochs live auf Instagram, solange das Wetter mitspielt. Technik. Und in den ungeraden Wochen immer montags in eurem Podcast-Netzwerk der Wahl. Ja. Irgendwas ist doch immer. Der Berlin-Podcast, der meiste Berlin-Podcast. Also, jetzt nochmal. Schön, dass ihr da wart. Danke, Marc. Danke, René. Danke euch bei Instagram, danke euch an den digitalen Empfangsgeräten. Genau, da war es. Und jetzt heißt es wieder tschüss. Alexa, mach mir eine Stulle. Und hier sind die Outtakes. So, Aufnahme läuft. Hallo. Ach, Stefan ist auch mit damit dabei. Ja. Und der Marc ist auch mit dabei. Ist das hässlich, wahr? Genau. Also. Das fetzt doch. Der Mann ohne Dienstkleidung. Wenn ich, wie gesagt, wir dürfen im Büro keine bedruckte Kleidung anziehen. Deswegen hast du auch nur weiße Schlüppis. Ja. Eins schon mal vorweg. Ihr habt jetzt öfter den Begriff Kuna gehört. Das steht für Kurznachrichten. Haben die Jungs Kuna? Verschweigen sowas immer gerne. Ja. Wir medienaffinen Jungs. Ist ja auch nicht relevant, weil das ist ja intern. Läuft das Gerät? Das Gerät läuft. Der Gerät ist an und betriebsbereit. Ja, wir haben nochmal on-off gemacht. Wir haben noch neulich einen alten Bekannten, der hatte was gepostet, hat ein T-Shirt angehabt, da stand drauf, der Gerät ist immer bereit. Und dann so ein Pfeil nach unten auf sein bestes Stück. Ah. Ja, oh, hier gibt es Anstoßen. Warum gibt es denn Anstoßen? Wir haben nichts zu trinken dabei. Schade, doch ich ja. Wasser. Wie ein Sportler. Oh, warte mal, wir haben gerade einen Anruf. Oh, warte mal. Stefan. Ich kann jetzt aber nicht, schade. Dann mach doch ablehnen, die Kleinen. Naja, ich muss da schon rangehen. Dann geh aufs Grüne. Nee, dann geht's nicht, schade. Nee, dann hören die ja alle, das ist ja doof. Ihr habt euch die ganze Zeit gefragt, wie entsteht eigentlich so ein Podcast? Ja. Und jetzt stellt ihr fest, ist ja easy. Das ist relativ einfach. Da sitzen drei Leute auf hier der Bank. Haben wir ein entsprechend ausgestattetes Mikrofon inklusive Stativ. Das stellen wir einfach hin, setzen uns davor, haben uns im Vorfeld im besten Fall vorbereitet, welche Art von Sprechdurchfall wir heute praktizieren mögen. Und ohne weitere Worte, auf los geht's los. Auf los geht's los? Mensch, Folge 116, hab mich vorbereitet. Oh, ich mich nicht, warte. Und ich würde sagen, es geht los. Ja. Einer für alle. Gut, geht schon mal gut los. Sagte ich ohne weitere Umstände. Ich meinte es auch so. 1, 2, 3. Podcast. Yeah. So, genau, unser Spruch. So. Alles klar. Wie nach einer Auszeit beim Volleyball. Berlin Podcast. Genau, so machen wir das. Sind denn unsere Stammhörer hier? Vanessa, Kushi ist da. Hi Kushi. Und ich weiß, dass einige in das schöne Wetter Johannes, genießen. Mit Marc, mit Claudia, mit Peter. Nee, der andere Marc. So. Damit sind wir raus und jetzt überlegen wir uns noch, wie wir die Folge anteasern. Endlich kann ich wieder aufhören zu Berlinern. Ja, kannst du wieder normal reden. Wieder normal reden. Kannst du wieder in deine normale Rolle. Und wieder Wörter benutzen, der wo, Feine, man, ja. wo man ja sonst für geköpft wird, wenn man die heutzutage sagt. Ach so? Ja. Na gut. So, man reiche mir bitte mal die Themen. Die Themenliste. Die Themenliste. Also, wer hat denn Handelsregister, Rock? Handelsregister? Kann das jemand jetzt so im Kopf recallen, ob das gut war? Ja, war gut. War gut. Okay. Ja. Ihr merkt schon, wir haben keinen Bock mehr. Nee. Doch, ich mache jetzt einen anderen Podcast weiter, einen eigenen. Ach so. Könnt ihr bitte aufstehen? Ja, ja. Darf ich das Gerät behalten? Bringst du mir nach Hause. Schön, dass ihr da wart. Und wir freuen uns, wenn ihr in 2 Wochen wieder hier seid. An dieser Stelle beim meisten Berlin-Podcast. Und das ist doch immer. Melanie, wir hören uns nachher. Ja. Ja, mach ihm mal eine ordentliche Frisur. Naja. Mach ihm mal eine Frisur. Bald. Kann man auch Haare schneiden? Erst wenn Zeit ist. Tschüss. Schönen Abend.